es, wie es soll. Nervosität, ein Fremdbegriff, dein Hass dich berührt. So schneidest du zum Sturmangriff in des Feindes Bezirk. Lade sie durch, dein Ziel fest im Blick. Kimmel und Korn, gefragt ist dein Geschick. Zieh einfach durch und kenne kein Pardon. Dein Opfer trägt die Buße, renn dir nicht davon. Projektile fliegen zum Ausschlag bereit. Der Gegner soll erliegen. Ran an den Feind! Du betrittst des Feindes Boden, im Anschlag die Kanone. Der erste Schuss gefallen, der Start in die Kampfzone. Verbreitest Angst und Schrecken, für dich die reizte Macht. Deine Flügel der Rache, voller Stolz in dir entfacht. Lade sie durch, dein Ziel fest im Blick. Kimmel und Korn, gefragt ist dein Geschick. Zieh einfach durch und kenne kein Pardon. Dein Opfer trägt die Buße, renn dir nicht davon. Projektile fliegen zum Ausschlag bereit. Der Gegner soll erliegen. Ran an den Feind! Denn das ist deine Jagd. So stapeln sich leblose Berge reihenreich. Getrieben in den Schoße, Hagels weiter bleibt. Lade sie durch, dein Ziel fest im Blick. Himmel und Korn, gefragt ist dein Geschick. Kenne kein Pardon. Dein Opfer trägt die Buße, renn dir nicht davon. Projektile fliegen zum Ausschlag bereit. Der Gegner soll erliegen. Ran an den Feind! Ran an den Feind!